Mein Homer ist kein Kommunist. Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwank, ein Idiot oder ein Kommunist. Aber er ist ganz sicherlich kein Pornostar. Ich hatte nie wirklich ein Hobby, kann überhaupt nicht richtig gut. Für solche Leute gibt's keine Lobby und kein Arbeitsinstitut. Mein Berufswunsch war einfach zu leben und möglichst auf deinen zu heben. Es geschah, als ich sie sah, mir wurde schlagartig klar. Ich werde Pornostar, Pornostar. Ich werde Pornostar, Pornostar, Pornostar. Ich werde Pornostar. Zumindest könnte man es so sehen. Was auch immer das bedeutet, ich weiß jetzt, wofür ich stehe. Ich mach Karriere auf Couch und Leiter, durch alle Betten und so weiter. Es geschah, als ich sie sah, mir wurde schlagartig klar. Ich werde Pornostar, Pornostar. Ich werde Pornostar, Pornostar, Pornostar. Ich werde Pornostar. Mein Körper ist mein Kapital, das ist mein neues Leben. Ich kann dir zwar die Miete zahlen, doch nie mehr einen heben. Dann krieg ich mal keinen mehr hoch, bin ich ganz schnell wieder arbeitslos. Dann war ich einmal ein Pornostar. Doch ich bleibe Pornostar, Pornostar. Ich bleibe Pornostar, Pornostar, Pornostar.